Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Johannesevangelium im 18. und 19. Kapitel. Da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium. Es war aber früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus zu sich und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben dir's andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas, Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Sehet, welch ein Mensch. Es gibt ja Menschen, die reden immer nur von sich selbst. Kennt ihr die? Die sind anstrengend, oder? Und es gibt andere, die stellen Fragen. Und das tut gut. Die so ernsthaft nachfragen: Wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Und dann noch eine zweite Frage und noch eine dritte. Und ich merke, der interessiert sich wirklich für mich. In unserem Bücherregal zu Hause steht ein kleines Buch mit dem wunderschönen Titel Fragen können wie Küsse schmecken. Fragen können wie Küsse schmecken. Und wenn man drüber nachdenkt, dann stimmt das, oder? Wenn sich jemand wirklich für mich interessiert. Aber das ist nicht bei jeder Frage so. Warum habt ihr eigentlich nie Kinder bekommen? Das ist keine Frage, das ist ein Vorwurf, der jede Empathie vermissen lässt. Manchmal schmeckt eine Frage auch bitter, eher wie ein Judaskuss. Man kann ja auch mit Fragen ganz wunderbar Gespräche beenden, gerade wenn es zu nah an mich heranrückt und ich schnell das Thema wechseln will. Was denkt ihr? HSV Werder Bremen schon im Halbfinale? So wie 2009? Oder lieber erst Finale? Und schon sind wir schwupps ganz in eine andere Richtung unterwegs und ich muss das Thema ja nicht zu nah an mich heranlassen. Man kann sich auch wunderbar hinter Fragen verstecken, gerade wenn es um den Glauben geht. Fragen, wenn es um den Glauben geht, sind etwas ganz Tolles. Also ich finde es super, wenn Leute Fragen stellen. Aber ich kenne auch Leute, die verstecken sich irgendwann hinter Fragen. Wenn es irgendwann um das eigene Herz geht und man über sich selbst reden müsste, schiebt man lieber noch eine Frage vor. Und einer, der diese Technik zu Genüge perfektioniert hat, ist nun ein römischer Soldat mit dem Namen Pontius Pilatus. Pilatus schaut eines Morgens aus seinem Prätorium heraus und sieht eine aufgeregte Schar, die diesen Wanderprediger aus Nazareth zu ihm schleifen. Jesus ist gefesselt, einer zieht ihn von links, der andere schubst ihn von rechts, immer vorwärts dem Statthalter entgegen. Es ist Morgen, Pilatus ist wahrscheinlich noch müde, denn damals gab es keinen Kaffee. Vielleicht geht die Sonne gerade auf. Und wie heißt die alte Bauernregel noch? Morgenrot? Zieht Wader in Sod, ne? So kenne ich's. Oder ob Hochdeutsch, Morgenrot schlecht Wetter droht. Und für Jesus stimmt das. Denn es ist Karfreitag. Und in wenigen Stunden wird es für das Licht der Welt dunkel werden, bis er am Kreuz ganz in der Finsternis begraben werden wird. Auf Golgatha tobt sich das Dunkel des Gerichtes Gottes, das eigentlich mich treffen sollte, über Jesus aus. Aber es ist die Liebe, die Jesus diesem finsteren Ziel Schritt um Schritt näher treibt. Die wichtigsten Männer im Volk wollen Jesus unbedingt loswerden. Und so bringen sie ihn zu Pilatus. Denn Pilatus als römischer Statthalter war der Einzige, der das Recht besaß, ein Todesurteil zu verhängen. Aber reingehen zu Pilatus in sein Haus, in das römische Prätorium, das wollten sie lieber nicht. Denn jeder weiß, das macht unrein. In das Haus eines Heiden reingehen, das geht nun wirklich nicht. Vielleicht kennt ihr das auch, es gibt Orte, da will man einfach nicht reingehen. Vielleicht, weil einem die unangenehme Musik schon über Meter entgegendröhnt oder weil aus der offenen Tür so ein unangenehmer Duft rauskommt, so eine Rauchwolke, man will gar nicht rein. Ich weiß nicht, wie deine persönliche Ekelschranke aussieht, aber jeder hat Orte, wo er nicht rein will. Und kein Jude würde freiwillig seinen Fuß in das Haus eines Heiden setzen. Nur Jesus. Jesus hat es schon immer anders gemacht. Auch bei den Huren, den Sündern und Zöllnern ist er zu Hause eingekehrt. Zachäus, ich muss heute in dein Haus einkehren. Jesus kommt und macht das Unreine rein. Das ist seine Mission. Am Abend zuvor, als er die Füße seiner Jünger gewaschen hat, da wäscht er ihnen nicht nur den Schmutz von den Füßen, nein, sondern auch all die unschönen Geschichten, die das Leben so schreibt. Und ihre Sünde trennt die Jünger nun nicht mehr von Jesus, denn sie liegt von nun an auf dem Boden des Wasserbeckens. Und so ist es auch mit dir. Du bist getauft. Du bist rein. Dein Sündenstaub ist im Taufwasser abgewaschen worden. Und Jesus ist in dein Lebenshaus eingezogen. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind in deinem Lebenshaus nicht nur ein paar Dachplattenlose, sondern leider ganze Flügel abrissreif. Aber Jesus stört das nicht. Er fängt an, dein Haus wieder aufzubauen. Ist für ihn ja auch kein Problem. Er ist schließlich gelernter Zimmermann. Und er bleibt bei dir auch nicht nur kurz für Besuch. Jesus bleibt bei dir, egal was kommt. Er hat seine Zahnbürste mitgebracht und schon mal die Socken in die Schublade gelegt. Der bleibt für länger. Da kannst du dich drauf einstellen. Und gleich im heiligen Abendmahl wird er wieder zu dir kommen. Er wird in dein Haus eingehen. sich mit seinem Leib und Blut in deinen Mund legen. Und in dieser Mission geht Jesus nun auch zu Pilatus, geht in das Haus seines Richters und will seinem Richter zum Seelsorger werden. Jesus geht zu ihm und kämpft um seine Seele. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus fragt ihn zurück, sag mal, fragst du das nur, weil alle anderen das fragen? Oder interessiert dich das persönlich, Pilatus? Interessiert dich das persönlich, wer ich bin? Jesus macht einen Schritt nach dem anderen auf das Herz von Pilatus zu. Aber Pilatus blockt ab. Wieder und wieder und wieder. Wenn man diese Geschichte liest, dann ist das augenfällig. Denn Pilatus stellt nur Fragen. Immer wenn er was sagt, stellt er eine Frage. Aber keine, die wie Küsse schmecken. Er versteckt sich lieber hinter seinen Fragen, so wie Adam einst im Gebüsch in der Kühle des Tages. Pilatus will nichts von sich zeigen, Jesus ja nicht zu nah an sich heranlassen. Er versteckt sich lieber in der großen Philosophie. Was ist Wahrheit? Eine große Frage. Man könnte ganze Bücher über sie schreiben und schwupps bin ich das Thema los. Pilatus beendet das Seelsorgegespräch und macht mit dem Verhör weiter. Jesus, bist du der König? Ist es wahr, was die Menschenmassen am Palmsonntag vor sich hergerufen haben? Dieser Gesang, der durch die Palmblätter gedröhnt ist? Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus, stimmt das? Bist du hier, um eine Rebellion anzufangen und uns Römer aus dem Land zu schmeißen? Aber Jesus antwortet nur, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das hat er übrigens schon früh klargestellt. Nachdem er mal 5000 Menschen satt gemacht hat und alle ihn in der Begeisterung zum Brotkönig krönen wollten, das wollte Jesus nicht. Er zog sich lieber zurück auf einen Berg zum Beten. Denn sein Reich ist eben nicht von dieser Welt. Jesu Reich hat eben keine Straßenverkehrsordnung, kennt keine Tempolimits, nicht mal Einwohnermeldeämter oder, ich glaube, Kundenzentren heißen sie inzwischen in Hamburg. Ich weiß nicht, ob es das besser macht, aber wie dem auch sei. Das Reich Jesu hat seine Grenze weder am Jordan noch an der Elbe. Das Reich des Evangeliums ist eben nicht von dieser Welt. Aber wie sieht sein Reich denn aus? Was macht es aus? Martin Luther hat es im kleinen Katechismus einmal so auf den Punkt gebracht, wunderbar nämlich, dass Jesus mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene. Dort, wo alle nur einen gescheiterten Pseudomessias sehen, der unter der Geißel eines römischen Soldaten Schlag um Schlag um Schlag zugrunde geht, da baut Jesus sein Reich. Da gewinnt Jesus dich für sein Reich, macht dich zu einem Himmelsbürger, ohne dass du lange in der Schlange irgendeiner Behörde stehen müsstest. Jesus gewinnt dich, indem er mit dir den Platz tauscht. Der unschuldige Jesus wird verurteilt und der Räuber Barabbas kommt frei. Und wie Barabbas sind wir alle Räuber. Im kleinen Katechismus haben wir einmal gelernt, dass wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen sollen. Aber Furcht, Liebe und Vertrauen sind wir Gott so oft schuldig geblieben. Und haben all das wie Bankräuber an helllichtem Tage aus den Schatzkammern des Himmels geraubt. Aber dieser sonderbare König vergibt uns Räubern. Mehr noch, er tritt an unsere Stelle. Der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, wird zum Räuber für uns, lässt es sich von uns Menschen vorwerfen, Gott die Ehre geraubt zu haben, ein Gotteslästerer zu sein, damit wir frei werden, wie einst Barabbas. Dir ist vergeben. Du gehörst zu seinem Reich. Und die Krönungszeremonie geht weiter und Jesus wird eine Dornenkrone aufgesetzt. Die Dornen, die den ewigen Gottessohn stechen, ja, das sind jene Dornen, die uns seit den Tagen unserer ersten Eltern begleiten, seit Adam und Eva. Dornen und Disteln sollen dir der Boden tragen. Es ist der Fluch, der über all unseren Berufungen liegt. Es sind die Bauchschmerzen, die wir haben, wenn wir nur daran denken, Montag wieder zur Arbeit gehen zu müssen. Die Dornen sind die zerbrochenen Familien, die Kinder, an die wir einfach nicht mehr herankommen. Die schlaflosen Nächte, in denen die Gedanken nur so kreisen. Du kennst die Dornen und Jesus kennt sie auch. Gott nimmt unser Fleisch und Blut an, trägt den Fluch der Sünde auf seinem Haupt für uns, für dich. Nimmt dir alles ab, auf dass für dich der Garten Eden wieder grün werde und die Sonne aufgeht. Aber dieses Morgenrot zieht kein Wader in Sod. Für dich wird einst das ewige Licht aufgehen. Aber wie C.S. Lewis es einmal gesagt hat, bis dahin kommt vor der Krone das Kreuz und morgen ist immer noch Montag. Doch fürchte dich nicht. Dein König bleibt bei dir wohnen, ganz gewiss. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.